Herman Melville, Moby Dick oder der Wal. Aus dem Englischen von Matthias Jendis. Bearbeitung, Komposition und Regie Klaus Buhlert. Fünfter Teil. Der Captain stand an Deck. Das Fernglas in der Hand. Er schaute nach den Walen aus, an jedem fernen Strand. Blow your winds of morning, blow your winds high, oh. All the way of running gear and blow, boys, blow. Wahlkundige haben oftmals die Frage erörtert, ob es in Anbetracht der überragenden Bedeutung, welche dem Kapitän eines Walfängers für den Erfolg der Fangfahrt zukommt, richtig ist, wenn er sich bei der Jagd einer Gefahr für Leib und Leben aussetzt. Doch bei Ahab stellte sich die Frage unter einem anderen Gesichtspunkt. Wenn man bedenkt, dass der Mensch auch auf zwei Beinen in Zeiten der Gefahr stets nur ein armseliger, humpelnder Wicht ist, wenn man bedenkt, dass die Waljagd unweigerlich mit außerordentlichen Schwierigkeiten verbunden ist, dass tatsächlich jeder einzelne Augenblick eine tödliche Gefahr birgt, ist es dann klug von einem Krüppel, ein Boot zur Waljagd zu besteigen? Die beiden Eigner der Pequod dürften die Frage im Allgemeinen eindeutig verneint haben. Deshalb hatte er bei ihnen gar nicht um eine Bootsmannschaft nachgesucht, noch hatte er dieses Begehren auch nur angedeutet. Vielmehr war er in dieser Sache selbst tätig geworden. Was nun die ihm untergebenen Phantome betrifft, so wunderten sie bald niemand mehr. Wunder halten bei Waljägern nämlich nicht lange. Außerdem kriecht aus den entlegensten Winkeln und Aschegruben dieser Erde immer wieder ein so unergründliches Sammelsurium von Menschen aller Herren Länder hervor und verdingt sich auf den Walfängern diesen schwimmenden Archen der Gesetzlosen, dass Belzebub höchst selbst die Bordwand hinaufklettern und auf einen Schnack mit dem Kapitän in die Kajüte hinabsteigen könnte, ohne auf der Back größeres Aufsehen zu erregen. So fanden auch Ahabs Phantomuntergebene bald ihren Platz in der Mannschaft, wenngleich sie sich immer noch von ihr abhoben. Woher aber Fedallah kam, wie er in eine gesittete Welt wie die unsere geraten war, durch welch unergründliche Bande er sich bald als verbunden mit Ahabs ganz eigenem Geschick erwies, und zwar so fest, dass er einen gewissen Einfluss auf ihn ausübte, ja, weiß der Himmel sogar Macht erlangte über ihn. All das konnte keiner sagen. Wache an Deck! Entmannen Sie die Toppen, Mr. Starbuck! Aye, Sir! Ausguck besetzen! Ja, ein Ausguck! Hey, Flask, was meinst du? Würde dich jemand ins Fangboot kriegen, wenn nur noch eins von deinen Beinen da wäre? Psst, der Alte. Bramsegel setzen! Aber Bramsegel! Setz Bramsegel! Hey, Staff, hör mal. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht könnte ich ja mit dem Holzsee das Spundloch im Kahn stopfen. Rudergänger, luf an einen Strich. Also, anlufen. Neuer Kurs liegt an. Wohl auf den Jungs und frisch voran. Die Herzen unverzagt. Der Reif der kühne Harpunier, dem Wal den Speer reinjagt. Blow your winds of morning. Blow your winds high, ho. Wochen vergingen, und die elfenbeinweiße Pequod hatte unter halben Segeln gemächlich 4 verschiedene Fanggründe passiert. Vor den Azoren, vor dem Kap Verde, auf dem sogenannten Plata, der sich vor der Mündung des Rio de la Plata erstreckt, und in der grenzenlosen Wasserwüste des Carroll-Grundes südlich von St. Helena. Es war, als wir durch diese weiten Wasser glitten in einer heiteren Mondlichtnacht, als alle Wellen Silberschnörkeln glichen und sanft verschmelzend, säuselnd zischten, da sie an uns vorüberwogten und eine Silberstille schufen, die doch nicht einsam war. In solcher stille Nacht wurde weit vor unseres Buges weißen Blasen ein Silberstrahl gesichtet. Fedalla sah den Strahl als erster. Als dann seine unirdische Stimme ihr langes Schweigen brach und diesen silberhellen, mondbeglänzten Strahl aussang, da schraken alle Seeleute vom Lager hoch und sprangen auf, als hätte ein geflügelter Geist sich ins Rigg gesetzt und einen Ruf hinabgesandt zur sterblichen Besatzung. »Da bläst er!« Ahab stelzte mit schnellen, ausscherenden Schritten über das Deck. Euer Kurs liegt an. Der beste Mann wurde ans Ruder beordert. Alle Toppen wurden bemannt und dann rollte das Schiff unter Vollzeug vorm Winde daher. Vollzeug, Mr. Stubb! Das schwingende, schwebende Deck war wie Luft unter den Füßen, denn die Raum über der Heckreling einkommende Brise schien das Schiff auf wundersame Weise hochzuhieven, emporzuheben und blähte alle Segel. Wiewohl die Pequod auch schnell dahinschuss, wiewohl aus jedem Aug auch Feuerblicke schnellten, Pfeilen gleich, so ward der Silberstrahl jedoch in jener Nacht nicht mehr gesehen. Jeder Seemann schwor, er habe ihn einmal erblickt, jedoch kein zweites Mal. Und so narrte er uns Nacht für Nacht, bis niemand ihm mehr nachsetzen wollte und alle sich damit begnügten, ihn zu bestaunen. Sein Strahl stand einsam im klaren Licht des Mondes oder nur der Sterne. Bei dem seit jeher bestehenden Aberglauben dieses Menschenschlags und den offenbar übernatürlichen Erscheinungen, welche in vielerlei Hinsicht die Pequod begleiteten, konnte es nicht verwundern, dass es so manchen Seemann gab, der schwor, dass jener unnahbare Spaut, wann und wo immer auch erspäht, wie verschieden auch die Zeiten, wie weit entfernt die Längen und die Breiten von ein und demselben Wale geblasen werde, und dass jener Wal Moby Dick sei. Als wir uns aber schließlich ostwärts wandten, stimmten die Kapwinde rings um ihr Geheul an und wir stiegen und fielen mit der langen, aufgewühlten Dünung dieser Breiten, derweil die Pequod ihren Bug tief vor dem wütenden Winde neigte. Das schweigende Schiff stürmte Tag für Tag durch den wütenden Wahnwitz der dämonischen Wogen, so als sei es mit bemalten Wachsfiguren bemannt. Auch des Nachts verstummte der Mensch vor dem Kreischen des Weltenmeeres, immer noch schweigend, schwange dem Männer in den Leinen, immer noch wortlos trotzte Ahab dem Stürme. Selbst wenn sein Leib erschöpft nach Rast und Ruhe verlangte, suchte er sie nie in seiner Hängematte. Er saß aufrecht da, hatte den Kopf zurückgeworfen, so dass die geschlossenen Augen auf die Nadel des Kajütskompasses gerichtet waren, der von einem Deckenbalken herabbaumelte. »Schrecklicher Alter«, dachte Starbuck und erschauerte. »In diesem Stürme schlafend hältst du den Blick doch unverwandt auf deinen Vorsatz.« »Schiff voraus, Sir! Muss ein Walfänger sein, Sir!« »Wie fällt sie?« »Ein Strich Steuerbord! Es ist ein Walfänger!« »Rudergänger, halt den Kurs!« »Ei, Sir, Kurs liegt an!« Südöstlich vom Kap, vor den fernen Crozet-Inseln, einem guten Fanggrund für Glattwaljäger, kam voraus ein Schiff in Sicht, die Albatros, so hieß sie. Als hätten die Wogen das Schiff gewalkt, war sie weiß gebleicht wie das Skelett eines gestrandeten Walrosses. Lange Streifen roten Rostes liefen über die Bordwand und pelziger Raureif überzog Spieren und Tagelwerk wie die dicken Äste der Bäume. Sie hatte nur ihre Untersegel gesetzt. Ihre langen, bärtigen Ausgucke in den drei Masttoppen boten einen wilden Anblick. Sie schienen in Tierfelle gehüllt. So zerrissen und flickenübersät war ihre Kleidung, die fast 4 Jahre Fangfahrt hinter sich hatte. Schiff, ahoi! Ahoi, Albatros! Habt ihr den weißen Wal gesehen? Als aber der fremde Kapitän über das bleiche Schanzwerk gelehnt gerade sein Sprachrohr an den Mund setzen wollte, fiel es ihm irgendwie aus der Hand ins Meer, und da der Wind mit einem Male kräftig auffrischte, war er ohne dessen Hilfe nicht zu verstehen. Unterdessen entfernte sein Schiff sich weiter von uns. Hey, Albatros! Hier ist die Pequod aus Nantucket auf ihrem Weg rund um die Welt! Sag ihnen zu Hause! Sie sollen alle Briefe jetzt nach dem stillen Ozean schicken! Und wenn ich heute in 3 Jahren nicht zurück bin, sagt ihnen! Genau hier kreuzten sich die beiden Kielwasser und sofort stoben, ihrer eigentümlichen Gewohnheit folgend, Schwärme von harmlosen kleinen Fischen wie mit zitternden Flossen von uns weg, die seit Tagen friedlich neben uns einhergeschwommen waren und formierten sich vorn und achter neu an der Flanke des Fremden. So, so. Er schwimmt also fort von mir, murmelte Ahab ins Wasser starrend. Luftruder, Steuermann! Fall ab! Und Kuss rund um die Welt! An dieser Stelle nun sind einige Erläuterungen angebracht. Dass Ahab nicht an Bord des angebreiteten Walfängers gegangen war, verdankte sich augenscheinlich dem Umstand, dass Wind und Seegang auf einen aufziehenden Sturm hindeuteten. Denn was tut also der Walfänger, wenn er bei einigermaßen anständigem Wetter einem anderen Walfänger am Ende der Welt begegnet? Er hält ein Gamm mit ihm ab. Etwas, das allen anderen Schiffen so gänzlich unbekannt ist, dass sie noch nicht einmal den Namen kennen. Doch was ist das nun, ein Gamm? Ihr mögt euren Zeigefinger wundreiben, indem ihr die Spalten der Wörterbücher auf- und niederfahrt, und werdet das Wort doch niemals finden. Nichtsdestotrotz wird eben dieses ausdrucksstarke Wort nun schon seit vielen Jahren von ungefähr 15.000 waschechten Yankees unablässig verwendet. Gewiss bedarf es einer Definition und sollte in das Lexikon aufgenommen werden. Zu diesem Zwecke lasst es mich also gelehrt bestimmen. Gamm, das Substantiv. Geselliges Treffen zweier oder mehrerer Walfangschiffe, zumeist in einem Fanggrunde, bei welchem, nach dem Wechseln von Grüßen, die jeweiligen Bootsmannschaften dem anderen Schiffe wechselnd Besuche abstatten. Die beiden Kapitäne verbleiben in dieser Zeit an Bord des einen, die beiden ersten Steuerleute an Bord des anderen Schiffes. Nicht sehr lange nach der Begegnung mit der Albatros trafen wir einen weiteren Walfänger auf der Heimreise, die Town Ho. Ihre Mannschaft bestand fast ausschließlich aus Polynesiern. In dem folgenden kurzen Gamm gab sie uns zuverlässig Nachricht von Moby Dick. Für manche wurde die Neugier auf alles, was den weißen Wal betraf, nun durch einen Umstand in der Geschichte der Town Ho maßlos verstärkt, der mit dem Wal dunkel eine merkwürdig verkehrte Heimsuchung zu verbinden schien. Eines jener sogenannten Gottesurteile, die bisweilen über manche Menschen hereinbrechen sollen. Spaßeshalber werde ich den Stil bewahren, indem ich sie einst am Abend eines heiligen Festes im faulenzenden Kreise meiner spanischen Freunde erzählte, als wir rauchend auf der dick mit Gold gefliesten Terrasse des Goldenen Hofes von Lima saßen. Von diesen prächtigen Burschen standen die jungen Kavaliere Don Pedro und Don Sebastian mir deutlich näher. Daher die Zwischenfragen, die Sie gelegentlich stellen und die ich sogleich gebührend beantworte. Ungefähr 2 Jahre, bevor ich erstmals von den Ereignissen erfuhr, die ich euch gleich zu Gehör bringen werde, Gentlemen, kreuzte die Town Ho, ein Pottwalfänger aus Nantucket, hier in eurem stillen Ozeane. Eines Morgens stellte man beim täglichen Lenzen fest, dass sie unten in der Last mehr Wasser machte als gewöhnlich. Man nahm an, Gentleman, ein Schwertfisch habe sie in die Seite gestochen. Tatsächlich wäre die Townhoe höchstwahrscheinlich heil und sicher im Hafen angekommen, war doch die Fahrt fast immer von den günstigsten Winden begleitet. Wäre da nicht das brutale und hofffertige Wesen von Radney gewesen, dem Steuermann aus Nantucket, und die erbitterte Rachsucht des bis aufs Blut gereizten Steelkilt, eines Desperados und Seefahrers aus Buffalo. Nicht mehr als einen. Höchstens 2 Tage, nachdem sie ihren Bug dem Inselhafen zugewandt hatte, schien sich das Leck der Townhoe wieder zu vergrößern. Allerdings nur um so viel, dass jeden Tag gut 1 Stunde mehr gelenzt werden musste. Darum sorgten sich einige aus der Mannschaft wahrlich ein wenig. Als sich vor allem Radney, der Steuermann, um die Sicherheit des Schiffes derart besorgt zeigte, erklärten einige Seeleute, das liege nur daran, dass er Miteigner sei. Und so machten an jenem Abend, als sie an den Pumpen standen, nicht wenige Scherze über ihn die Runde, derweil die Männer mit ihren Füßen im klaren Wasser standen, das sie ohne Unterlass plätschernd überspülte. Auf jeden Fall war jener Steelkilt ein edles Geschöpf. Groß gewachsen, mit einem römischen Haupte und einem wallenden, goldenen Barte, gleich den quastenverzierten Schabracken am schnaubenden Schlachtross eures letzten Vizekönigs, mit einem Hirn und einem Herzen und einer Seele in sich, Gentlemen, die Steelkilt zu Karl dem Großen gemacht hätten, wär er der Sohn von Karls Vater gewesen. Radney aber, der Steuermann, war hässlich wie ein Maultier und ebenso zäh, störrisch und arglistig. Er liebte Steelkilt nicht, und der wusste das. »Ei, ei, meine braven Burschen, das hier ist ein lustiges Leck. Halt doch mal einer ein Kännchen drunter und lasse uns kosten. Bei Gott, das Zeug lohnt sich, auf Flaschen zu ziehen. Ich will euch was sagen, Männer, das eingesetzte Kapital vom alten Rat wird dafür dran glauben müssen. Er sollte besser seinen Anteil aus dem Rumpf sägen und im Schlepptau nach Hause ziehen.« Tatsache ist, Jungs, der Schwertfisch hat bloß angefangen mit der Arbeit. Dann ist er mit einer Schar von Schiffszimmerern wiedergekommen, mit Sägefischen und Hammerhaien und was nicht allem. Und der ganze Trupp ist nun schwer dabei, den Boden aufzusägen und aufzuschlitzen. Vermutlich soll er schöner werden. Wenn der alte Rat hier wäre, ich tät ihm raten, er sollte über Bord springen und sie auseinanderjagen. Die treiben ein teuflisches Spiel mit seinem Eigentum, das muss ich sagen. Aber der Rat ist ein bisschen einfach gestrickt. Das ist er und eine Schönheit dazu. Jungs, man sagt, den Rest von seinem Besitz hat er in Spiegeln angelegt. Ich frag mich, ob er einem armen Teufel wie mir nicht mal das Modell von seiner Nase leihen würde. »Verflucht noch eins! Warum steht die Pumpe still?« brüllte Radney und tat so, als habe er nicht gehört, was der Seefahrer redete. »Los, lasst es krachen! Ei, ei, Sir!« erwiderte Steelkilt fidel wie ein Grashüpfer. »Los, Jungs, nun aber ran!« Schließlich trat er mit dem Rest seines Trupps von der Pumpe weg, ging schnaufend und pustend nach vorne, ließ sich auf das Gangspiel fallen, das Gesicht feuerrot, die Augen blutunterlaufen und wischte sich den Schweiß von der Stirne. »Tja, Gentlemen!« Welcher listige Teufel nun Radney geritten haben mochte, dass er sich mit solch einem Manne in solch einem Zustand körperlicher Erschöpfung einließ, das weiß ich nicht. Doch genauso geschah es. Der Steuermann stolzierte hoffärtig übers Deck und befahl ihm, sich einen Schrubber zu suchen, um die Planken zu säubern, dazu eine Schippe, um einigen übel riechenden Unrat zu entfernen, der daher rührte, dass man ein Schwein hatte frei an Deck herumlaufen lassen. Steelkilts Stimme klang nicht anders als sonst, nur ein wenig gebrochen von der körperlichen Erschöpfung, die er gerade empfand, als er sagte, dass Deckschrubben nicht seine Aufgabe sei und dass er es nicht tun werde. Hierauf antwortete Radney mit einem Fluch und bestand mit höchst herrischen und ausfälligen Worten auf der bedingungslosen Ausführung seines Befehles. Dabei näherte er sich dem Manne mit einem erhobenen Böttcherhammer, den er von einem neben ihm stehenden Fass gerissen hatte. »Mr. Radney, ich werde euch nicht gehorchen. Legt den Hammer weg oder macht euch auf was gefasst.« Doch der Steuermann, seiner Vorherbestimmung folgend, kam immer noch näher auf Stilkild zu, der da stand wie angewurzelt, schwenkte den schweren Hammer dicht vor dessen Zähnen und stieß weiterhin Verwünschungen aus, wie sie kein Mensch ertragen kann. Ohne auch nur einen tausendstel Zoll zurückzuweichen, bohrte Stilkild ihm den stahlharten Dolch seines Blicks in die Augen und warnte seinen Verfolger, wobei er die Rechte hinter dem Rücken zur Faust ballte und langsam ausholte. Er werde ihn umbringen, sollte der Hammer seine Wange auch nur streifen. Indes die Götter, Gentlemen, hatten den Toren gebrandmarkt und für die Schlachtbank bestimmt. Gleich darauf streifte der Hammer die Wange. Im nächsten Augenblick ward der Unterkiefer des Steuermannes zerschmettert und er fiel auf das Lug, blutspritzend wie ein Wal. Es folgte ein heilloses Kuddelmuddel. Derweil hielt sich der wackere Kapitän außer Gefahrenweite, tänzle mit einer Speckspieke auf und ab und verlangte von seinen Offizieren, den ruchlosen Schurken zu überwältigen und aufs Achterdeck zu schaffen. Ab und zu lief er bis dicht an den Rand des wogenden Gewühls, zielte mit seiner Spieke mitten hinein und suchte den Gegenstand seines Grolls aufzuspießen. Doch Stilkild und seine Desperados waren zu stark für sie alle zusammen. Sie schafften es bis auf die Back, wo diese Pariser Kommunarden der See schnell drei oder vier große Fässer neben dem Gangsbill aufstellten und sich dahinter verbarrikadierten. »An die Arbeit!« brüllte der Kapitän. Stilkild blickte sich rasch um und antwortete dann: »Ich will euch sagen, wie es aussieht, Kapitän. Statt dass wir euch um die Ecke bringen und uns wegen so einer schäbigen Halunken aufhängen lassen, werden wir keine Hand gegen euch erheben, wenn ihr uns nicht zuerst angreift. Aber solange ihr uns nicht euer Wort gebt, dass ihr uns nicht auspeitschen lasst, rühren wir keinen Finger. Dann runter ins Vorschiff mit euch, los unter Deck! Ich lass euch da hocken, bis ihr schwarz werdet. Unter Deck mit euch!« Die ganze Nacht hielten die Offiziere vorn und achtern aufmerksam Wacht, besonders am Backslug und am vorderen Niedergang. Doch die Stunden der Finsternis vergingen in Frieden. Die Männer, die immer noch ihre Pflicht taten, schufteten schwer an den Pumpen, deren Quietschen und Klankern in der Öde der Nacht immer wieder trostlos durch das Schiff hallte. Bei Sonnenaufgang ging der Kapitän nach vorn, klopfte auf das Lug und forderte die Gefangenen auf, an die Arbeit zu gehen. Sie aber lehnten johlend ab. Zweimal täglich ging das so, volle drei Tage lang. Aber am Morgen des vierten Tages, als die gewohnte Aufforderung erging, hörte man ein wirres Gezänk, dann den Lärm eines Handgemenges, und mit einem Mal barsten vier Männer an Deck und erklärten sich bereit, an die Arbeit zu gehen. Am fünften Morgen stürmten drei weitere Meuterer hinauf an die frische Luft, rissen sich los von den Armen der Männer unter Deck, die sie verzweifelt zu halten suchten. Nur drei Mann blieben übrig. An diesem Punkte nun, Gentlemen, vor Wut rasend nach dem Abfall von sieben seiner früheren Verbündeten, an diesem Punkte machte Stilkild den Vorschlag, bei der nächsten Aufforderung an ihre Festung aus dem Loch auszubrechen und bewaffnet mit den scharfen Hackmessern, langen, sichelförmigen, schweren Werkzeugen mit Griffen an beiden Enden, sich des Schiffs zu bemächtigen. Keine Nacht länger werde er in diesem Loch zubringen, und nun, Gentlemen, fliegt das falsche Spiel der beiden Gauner auf. Als sie das wahnwitzige Vorhaben ihres Anführers vernahmen, war ein jeder in seinem Innersten anscheinend auf dieselbe verräterische Tat verfallen, nämlich sich beim Ausbruch als erster der drei, wenn auch als letzter der zehn, zu ergeben und somit auf Gnade hoffen zu können, ganz gleich wie schwach die Aussicht auf Strafverschonung nach solchem Verhalten auch sein mochte. Kaum, dass ihr Anführer eingenickt war, eröffneten sie einander in drei Sätzen, was sie im Schilde führten, fesselten den Schlafenden mit Stricken und schrien um Mitternacht nach dem Kapitän. Nach wenigen Minuten war das Luck geöffnet und der an Händen und Füßen gefesselte, sich immer noch sträubende Rädelsführer ward von seinen hinterlistigen Verbündeten ins Freie hinaufgehievt. »Verflucht soll der sein«, rief der Kapitän und stolzierte vor ihnen auf und ab. »Nicht mal die Geier würden euch anrühren, ihr Halunken! Ich gedenke euch, klitzeklein gehackt in die Trankessel zu werfen!« Und er nahm einen Tampen und bearbeitete damit die Rücken der beiden Verräter mit aller Macht, bis sie nicht mehr schrien, sondern leblos da hingen, die Köpfe zur Seite geneigt, wie die beiden Schächer am Kreuz auf den Bildern. »Die Hand habe ich mir an euch verstaucht«, rief er endlich. »Aber für dich ist noch Tampen genug da, mein stolzer Gockel, der den Kampf nicht aufgeben wollte. Nehmt ihm den Knebel aus dem Mund. Und wir wollen hören, was er zu seiner Verteidigung vorzubringen hat.« »Passt gut auf, was ich sage. Wenn ihr mich auspeitscht, bring ich euch um.« »Was du nicht sagst? Da sieh nur, wie du mir Angst machst!« Und der Kapitän trat zurück, um mit dem Tampen auszuholen. Da zischte Steelkilt etwas, das niemand außer dem Kapitän hören konnte. Der wich zur Verblüffung der Mannschaft jäh zurück, schritt einige Male hastig vor ihm hin und her, warf dann urplötzlich den Tampen hin und sagte: »Ich tu's nicht! Lass ihn laufen! Schneidet ihn ab! Hört ihr!« Doch wie sich die niederen Steuerleute beeilten, dem Befehle nachzukommen, hielt ein bleicher Mann mit bandagiertem Kopf für sie zurück. Radney der Erste. Seit dem Schwinger hatte er seine Koje nicht verlassen, aber er schnappte sich den Tampen und rückte auf seinen festgebundenen Feind vor. »Ihr seid ein Feigling«, zischte der Seefahrer. Der Steuermann wollte gerade zuschlagen, als ein zweites Zischen seinen erhobenen Arm innehalten ließ. Er zögerte, dann aber zauderte er nicht mehr und machte sein Wort wahr, trotz Steelkilts Drohung, was immer sie auch gewesen sein mochte. Später wurden die drei Männer losgeschnitten, alle Mann gingen an die Arbeit und die Pumpen klankerten wie zuvor, verdrossen bemannt von den mürrischen Seeleuten. Es war just zwischen Tagesanbruch und Sonnenaufgang am Morgen des zweiten Tages, als sie die Decks schrubbten, dass ein einfälliger Seemann von Teneriffa, der an den Großrüsten Wasser schöpfte, auf einmal ausrief: »Da rollt er, da rollt er! Jesus und Maria, was für ein Wal!« Es war Moby Dick. »Moby Dick?« rief Don Sebastian. »Heiliger Dominikus! Aber Sir, Seefahrer, werden denn Wale christlich getauft? Wer ist das, den ihr Moby Dick nennt?« »Ein überaus weißes und höchst berühmtes und tödlich gefährliches, unsterbliches Ungeheuer, Don. Doch das wäre eine zu lange Geschichte.« »Wie denn, was denn?« riefen die jungen Spanier im Chor und bedrängten mich. »Den Chicha, den Chicha«, rief Don Pedro. »Unser kraftstrotzender Freund scheint mir schwach zu werden. Schenkt ihm nach.« »Nicht nötig, Gentlemen, nicht nötig.« Aber jetzt geriet alles in Aufruhr. »Der weiße Wal, der weiße Wal«, ertönte der Ruf von Kapitän, Steuerleuten und Harpunieren zugleich, die allen furchterregenden Gerüchten zum Trotze darauf brannten, einen so berühmten und begehrten Fisch zu fangen. »Gentlemen, eine seltsame Schicksalsfügung waltet über den Lauf dieser Ereignisse, so als sei ihr Kurs abgesteckt worden, bevor die Karte der Welt gezeichnet ward. Der Meuterer war Radneys Bugmann, und es oblag ihm, sobald sie an einem Fische fest waren, neben dem Steuermann zu sitzen, wenn Radney mit seiner Lanze im Bug aufstand, um auf sein Geheiß die Leine einzuholen oder nachzulassen. Nach straffem Pullen machte ihr Harpunier am Fische fest, und Radney sprang in den Bug, die Wallanze in der Hand. Offenbar war er im Fangboot immer ein ungestümer Bursche, und nun ertönte durch den Verband hindurch sein Ruf, ihn oben auf des Wales Rücken abzusetzen. In dem Augenblick, da er auf des Wales spiegelglattem Rücken landete, richtete sich das Boot wieder auf und wurde von der Dünung beiseite gedrückt, während Radney in die See jenseits des Wales geschleudert wurde und an seiner anderen Flanke eintauchte. Er kämpfte sich durch die fliegende Gischt und war ganz kurz und verschwommen durch deren Schleier zu sehen, wie er wild ausgreifend versuchte, Moby Dicks Auge zu entfliehen. Doch der Wal warf sich jäh herum, einem Mahlstrome gleich, packte den Schwimmer mit seinen Kiefern, bäumte sich hoch mit ihm auf, schlug wieder aufs Wasser und fuhr hinab. Unterdessen hatte Steelkilt beim ersten Schlag gegen den Bootsboden Leine nachgelassen, um hinter den Strudel zurückzufallen. Gelassen schaute er zu und hing seinen Gedanken nach. Doch mit einem jähen, schrecklich starken Ruck zuckte das Boot nach unten und flink lag sein Messer an der Leine. Er kappte sie. Der Wal war frei. Moby Dick aber erhob sich in einiger Entfernung wieder aus dem Wasser. Einige Fetzen von Radneys rotem Wollhemd hingen zwischen eben jenen Zähnen, welche ihn zerrissen hatten. Geraume Zeit danach erreichte die Town Ho ihren Hafen, einen wilden, einsamen Ort fernab jeder Zivilisation. Dort desertierten unter Steelkills Führung sämtliche Bugsgasten von 5 oder 6 Mann abgesehen und schlugen sich in die Palmenhaine. Wo Steelkill sich jetzt aufhält, Gentlemen, weiß niemand. Doch auf Nantuckets Insel richtet Radneys Witwe immer noch den Blick aufs Meer, das seine Toten niemals hergibt, und sieht in ihren Träumen immer noch den schrecklichen weißen Wal, der ihn vernichtet hat. Erlaubt, dass ich den Hut abnehme. So wahr mir Gott helfe und bei meiner Ehre, die Geschichte, die ich euch erzählt habe, Gentlemen, ist wahr im Kern und in den wesentlichen Zügen. Ich weiß, dass sie wahr ist. Es geschah auf diesem Erdball. Ich fuhr auf jenem Schiff. Ich kannte die Mannschaft. Ich habe Steelkilt gesehen und gesprochen nach Radneys Tod. Bald schon werde ich euch, so gut das ohne Leinwand geht, ein annähernd wahres Bild des Wales malen, so wie er sich dem Auge des Jägers tatsächlich darbietet, wenn der Wal, leibhaftig, längsseits am Fangschiff vermurrt liegt, so dass man bequem auf ihm herumspazieren kann. Deshalb lohnt es sich an dieser Stelle vielleicht, einen Blick auf jene absonderlichen, fantastischen Bildnisse vom Wale zu lenken, die bis auf den heutigen Tag die Leichtgläubigkeit des Landbewohners dreist ausnutzen. Geht einmal in die alten Gemäldegalerien und schaut euch an, wie ein großer christlicher Maler diesen Fisch abbildet. Ihm gelingt es nämlich nicht besser als dem Hindu aus vorsintflutlichen Zeiten. Es ist Guidos Bild des Perseus, wie er Andromeda vor dem Meeresungeheuer, das heißt dem Walfisch, errettet. Woher nahm Guido das Vorbild für ein so seltsames Wesen? Auch Hogarth macht es keinen Deut besser. Das ungeheuer beleibte Hogarthsche Untier schlängelt sich mit kaum einem Zoll Tiefgang über das Wasser. Auf dem Rücken trägt es eine Art Sattel, und sein aufgesperrtes, stoßzahnbewehrtes Maul, in das die Wellen wogen, könnte man für das Verrätertor halten, welches von der Themse zu Wasser in den Tower führt. Bei all diesen dilettantischen Unternehmen blieb es jedoch dem Naturkundler Frédéric Cuvier, dem Bruder des berühmten Barons, vorbehalten, den Vogel abzuschießen. Im Jahre 1836 veröffentlichte er eine Naturgeschichte der Wale, in der er ein angebliches Bildnis des Pottwals vorlegt. Bevor ihr diese Abbildung einem Nantucketer zeigt, tut ihr gut daran, eure baldige Abreise von dieser Insel vorzubereiten. Mit einem Wort, Frédéric Cuviers Pottwal ist kein Pottwal, sondern ein Kürbis. Freilich war es dem Manne niemals vergönnt gewesen, auf Walfang zu gehen, was bei Männern wie ihm keine Seltenheit ist. Die bei weitem schönsten, wenn auch nicht bis in alle Einzelheiten fehlerfreien Darstellungen von Walen und Walfangszenen überhaupt finden sich in 2 großen französischen Stichen, die vortrefflich ausgeführt sind und nach den Gemälden eines gewissen Garnery angefertigt wurden. Sie zeigen Angriffe auf den Pottwal bzw. auf den Glattwal. Im ersten Stich ist ein nobler Pottwal in seiner ganzen majestätischen Macht dargestellt, der soeben aus den Tiefen des Ozeans unter dem Fangboot aufgestiegen ist und die Planken des entsetzlich zerschmetterten Bootswracks auf seinem Rücken hoch in die Luft hebt. Auf dem zweiten Stiche setzt sich das Boot gerade neben die muschelübersäte Flanke eines großen Glattwals, der ihm zu entkommen sucht. Sein schwarzer, tangbärtiger Rumpf liegt in der See wie ein bemooster Felsblock vor Patagoniens steilen Gestaden. Seine Spauts ragen so voll, kerzengerade und rußschwarz in die Höhe, dass man bei so viel Rauch, der aus dem Schornstein quillt, schließen muss, dass in dem mächtigen Bauche darunter ein anständiges Essen gekocht wird. Wer Garnery der Maler ist oder war, das weiß ich nicht. Doch ich verwette mein Leben, dass er entweder aus eigener Erfahrung mit dem Thema vertraut war oder von einem erfahrenen Waljäger hervorragend instruiert worden ist. Die Seeschlachten eines Garnerie sind eines Platzes in dieser Galerie durchaus nicht unwürdig. Rudergänger, mehr Leeruder geben! Aye, Sir! Blow your winds of morning. Klar bei Brassen! Blow ist klar! Your winds high, ho! Mehr Leeruder, habe ich gesagt! All so ist gut! The way of running gear. Gut so! And blow! Blow. Alle Mann an die Brassen! Blow your winds of morning. Und anbrassen, Mr. Starak! Anbrassen! All the way of running gear and blow, boys, blow! Von den Crozet-Inseln nordostwärts steuern stießen wir auf unermessliche Wiesen von Krill. Jene winzigen gelben Teilchen, die dem Glattwal hauptsächlich als Nahrung dienen. Meilen um Meilen wogte er um uns her, so dass es war, als segelten wir durch grenzenlose Felder reifen, goldenen Weizens. Am zweiten Tage sichteten wir zahlreiche Glattwale. Sicher vor jedem Angriff durch einen Pottwalfänger wie die Pequod schwammen sie träge mit offenem Rachen durch den Krill, der an den faserigen Fransen ihrer wunderlichen Mauljalousien hängen blieb und so von dem über die Lippen abfließenden Wasser geschieden wurde. Wie Schnitte am Morgen, die mit ihren sirrenden Sensen Seite an Seite sachte durch das hohe, feuchte Gras der Wiesensümpfe schreiten, so schwammen diese Ungeheuer mit einem seltsam grasigen und sensenden Geräusch ihres Weges und zogen ihre endlos blauen Bahnen durch die gelbe See. Langsam watete die Pequod durch die Wiesen aus Krille und stand auf ihrem nordöstlichen Kurs weiter auf die Insel Java zu. Eine sanfte Brise schob ihren Kiel voran, und immer noch stieg bisweilen der einsame Strahl in der silbernen Nacht verlockend vor ihnen auf. Eines klaren blauen Morgens jedoch, als sich eine beinahe übernatürliche Stille über die See senkte, freilich ohne die begleitende, bekalmende Flaute, als der lange, schimmernde Sonnenstreif wie ein güldener Finger, der zur Verschwiegenheit mahnte, auf den Wassern lag. In dieser tiefen Stille der sichtbaren Sphäre sichtete der Go vom Großtop eine gespenstische Erscheinung. In der Ferne hob sich träge eine große weiße Masse aus dem Wasser, stieg höher und höher, löste sich aus dem Azur und schimmerte schließlich gerade voraus wie ein Schneebrett, das just zu Tale geglitten war. Ein Wal scheint's nicht zu sein. Doch ist dies Moby Dick? Dachte der Gu. Aber als es ein weiteres Mal auftauchte, stieß der Neger einen nadelspitzen Schrei aus, der jeden Mann aus seinem Nickerchen aufschreckte. Da! Und da wieder! Da bricht er hoch! Gerade voraus! Der weiße Wal! Der weiße Wal! Bald waren die vier Boote weggefiert und wir pulten hinter Ahabs Boot rasch auf die Beute zu. Kurz darauf sank sie unter Wasser, und während wir mit hängenden Riemen auf ihr Auftauchen warteten, siehe, da stieg sie langsam eben dort wieder empor, wo sie zuvor versunken. Moby Dick war fast vergessen, als wir für einen Augenblick auf die wundersamste Erscheinung starrten, welche die verschwiegenen Meere der Menschheit jemals offenbart haben. Eine gewaltige, breiige Masse, mehrere Kabel lang und breit, trieb sahnig weiß glänzend auf dem Wasser. Zahllose lange Arme strahlten von ihrer Mitte aus und wandten sich umeinander wie ein Nest voller Anakondas, so als wollten sie blindlings alles greifen, was unglücklicherweise in ihrer Reichweite geriet. Die weiße Masse wies weder ein Gesicht noch eine erkennbare Vorderseite auf, auch keinerlei Anzeichen für Empfindungen oder Instinkte. Vielmehr wogte sie mit den Wellen auf und ab wie eine gespenstische, formlose, zufällige Erscheinung des Lebens. Was soll denn das gewesen sein, Sir? Fragte Flask. Was? große Kalmar war das. Wie ihr leibt und lebt, Mr. Flask. Zurück zur Pequod, Leute! Man sagt, es gibt nicht viele Walfänger, die ihn jemals zu Gesicht bekommen. Ahab aber sagte kein Wort. Er machte mit seinem Boote kehrt und segelte zum Schiff zurück. Ganz gleich, welche abergläubischen Vorstellungen der Anblick dieses Tieres bei Pottwaljägern im Allgemeinen wecken mag, fest steht, dass der Kalmar so selten gesichtet wird, dass sein Anblick als bedeutungsvolles Omen gilt. Man sieht ihn so selten, dass alle einmütig erklären, er sei das größte lebende Wesen im Weltmeer. Allgemein wird angenommen, dass der Pottwal sich ausschließlich vom Kalmar ernährt. Und wenn man ihm dicht auf den Fersen ist, speit er mitunter etwas aus, das wohl die abgetrennten Arme des Kalmars sind. Manche der Tentakeln, die auf diese Weise zum Vorschein kommen, messen mehr als 20 oder 30 Fuß. Man glaubt, dass sich das Ungeheuer, zu dem diese Arme eigentlich gehören, mit ihnen am Meeresboden festklammert und dass der Pottwal anders als andere Arten über die Zähne verfügt, um es anzugreifen und loszureißen. Zurück zur Pequod, Leute! In Hinblick auf die Walfangszene, die ich in Kürze beschreiben werde, muss ich an dieser Stelle der geheimnisvollen, bisweilen auch grausig gefährlichen Walleine Erwähnung tun. Ursprünglich wurde beim Walfang eine Leine aus bestem Hanf verwendet, die leicht mit Teer überzogen war, doch nicht damit getränkt wie gängiges Tauwerk. Teer macht nämlich bei gewöhnlicher Anwendung den Hanf zwar geschmeidiger und zudem das Tau bei den täglichen seemännischen Arbeiten an Bord gefügiger. Andererseits würde die Leine bei der gewöhnlich verwendeten Menge zu steif, als dass sie sich eng aufschießen ließe. In den letzten Jahren hat auf amerikanischen Walfängern Manila-Reb als Leinenmaterial den Hanf fast völlig verdrängt. Es ist zwar nicht so haltbar wie Hanf, dafür aber stärker. Überdies weitaus weicher und geschmeidiger und, was ich nicht verschweigen will, da alle Dinge auch eine ästhetische Seite besitzen, viel hübscher und ansehnlicher für das Boot als der Hanf. Hanf ist ein dunkler, finsterer Geselle, eine Art Indianer. Manila dagegen nimmt sich wie eine goldblonde Tscherkessin aus. Die Walleine ist nur 2/3 Zoll dick. Auf den ersten Blick würdet ihr sie gar nicht für so stark halten, wie sie wirklich ist. Ein Experiment hat ergeben, dass ihre 51 Garne jedes eine Last von 112 Pfund tragen können, sodass die ganze Leine einem Zug von knapp 3 Tonnen standhält. Manche Harpuniere nehmen sich fast einen ganzen Vormittag Zeit, um mit der Leine hoch ins Rigg hinaufzuklettern und sie dort durch einen Block zur Balje hinabzuscheren, damit sie beim Aufschießen von allen etwaigen Turns und Kinken frei ist. Beide Enden der Leine liegen frei. Das untere Ende läuft in eine Schlinge aus, auch Augspleiß genannt, die vom Boden der Balje über die Seitenwand hochführt und frei über den Rand hängt, ohne irgendwo belegt zu sein. Diese Vorkehrung ist aus 2 Gründen notwendig. Erstens, damit sich das untere Ende leichter an einer zusätzlichen Leine vom Nachbarboot belegen lässt, falls der angeworfene Wal so tief tauchen sollte, dass die ganze Harpunenleine auszulaufen droht. In diesen Fällen wird der Wal gewissermaßen wie ein Krug Bier von einem Boote zum anderen weitergereicht. Jedoch hält sich das erste Boot ständig in der Nähe, um seinen Gefährten zu helfen. Zweitens ist dies aus Sicherheitsgründen unerlässlich. Wäre nämlich das untere Ende der Leine irgendwo am Boote belegt und liefe der Wal dann die Leine in kaum mehr als einer einzigen brenzligen Minute bis zum Ende aus, was bisweilen vorkommt, so würde er sich damit nicht begnügen, sondern das totgeweihte Boot unweigerlich hinter sich in die Tiefen des Meeres hinabreißen. In diesem Falle würde kein städtischer Ausrufer es jemals wiederfinden. Vielleicht werdet ihr euch jetzt, wenn ihr ein wenig nachdenkt, jene häufigen Unglücksfälle beim Walfang erklären können. Nur wenige werden öffentlich erwähnt und dann nur beiläufig, wenn der eine oder andere Mann von der Leine außenbords gerissen wird und auf Nimmerwiedersehen verschwindet. Doch warum noch mehr Worte machen? Alle Menschen sind in Wahlleinen verstrickt. Alle werden sie mit dem Strick um den Hals geboren. Doch erst, wenn sie in der jähen, flinken Todesschlinge stecken, sind sich die Sterblichen der stillen, tückischen, allgegenwärtigen Gefahren des Lebens bewusst. Und falls du, auch wenn du im Fangboot sitzest, ein Philosoph bist, wirst du im tiefsten Innern deines Herzens keinen Deut mehr erschrecken, als abends vor dem heimischen Kamin mit einem Feuerhaken neben dir anstatt der Walharpune. War das Erscheinen des Kalmars in Starbucks Augen ein schlimmes Vorzeichen, so bedeutete es für Quiquick etwas ganz anderes. »Wenn du sehen Kalmar«, sagte der Wilde, der im Bug des aufgeheißten Bootes seine Harpune wetzte, »dann du bald auch sehen Portfisch.« Der nächste Tag war windstill und drückend heiß. Ich stand im Vortop auf Ausguckwache, lehnte meine Schultern gegen die schlaff durchhängenden Bramstängewanten und schaukelte träge in der wie verzauberten Luft hin und her. Keine Willenskraft konnte dieser träumerischen Stimmung widerstehen. Ich verlor in ihr alles Bewusstsein meiner selbst, und am Ende trat meine Seele aus meinem Körper, der jedoch weiter durch die Luft schwang, gerad wie ein Pendel noch lange weiter schwingt, selbst wenn die anfängliche Antriebskraft nicht mehr wirkt. Plötzlich war es, als ob Blasen unter meinen geschlossenen Lidern platzten. Wie Schraubstücke schlossen sich meine Hände um die Wanden. Eine gütige, unsichtbare Macht behütete mich. Ein jäher Schlag erweckte mich wieder zum Leben, und siehe, ganz nah in Lee, keine 40 Faden entfernt, lag ein riesiger Pottwal und wälzte sich im Wasser, wie der Kiel oben dahintreibende Rumpf einer gekenterten Fregatte. Als hätte sie ein Zauberstab berührt, schreckten das schläfrige Schiff und jeder Schläfer an Bord jäh hoch. Da! Los, du! Da! Die Boote zu Wasser! Schnell! Luft an! Alle Mann in die Boote! Hi, Sir! In die Boote! In die Boote, Männer! Los, kommt schon! Ahab brüllte, und seinem eigenen Befehle folgend gab er Luvruder, bevor noch der Rudergänger in die Spaken greifen konnte. Die plötzlichen Schreie der Mannschaft mussten den Wal aufgeschreckt haben, denn noch ehe die Boote zu Wasser waren, drehte er majestätisch ab und schwamm leewärts davon. Auf einmal warf das Ungeheuer seinen Schwanz 40 Fuß senkrecht in die Luft und entschwand unseren Augen wie ein Turm, den die Erde verschlingt. »Er rundet!« ertönte der Ausruf. Hierauf holte Stubbs sofort ein Zündholz hervor und setzte seine Pfeife in Brand, war doch die Jagd damit aufgeschoben. Nachdem der Wal die volle Zeit unten geblieben war, tauchte er wieder auf. »Jetzt aber vorwärts, Männer, macht schon!« schrie Stubbs, wobei er blubbernd Rauchwolken ausstieß. »Pult! Keine Eile, lasst euch bloß Zeit! Aber das macht schnell wie der Blitz! Das ist alles, was ich will!« Lang und kräftig durchgezogen, Stigo. Schneller. Und das wie die Toten senkrecht im Sand stehen, Jungs. Und jetzt. Ja. Die Harpune flog. Die Männer ruderten zurück. Zugleich schoss etwas heiß und sirrend über ihre Handgelenke. Es war die Zauberleine. Kurz zuvor hatte Stubb flink zwei zusätzliche Turns um den Poller geschlagen, über dem jetzt wegen der immer schneller zischenden Leine blauer Hanfqualm aufstieg und sich mit dem steten Rauch aus seiner Pfeife mischte. Wasser! Wasser auf die Leine! Los, los, los! Macht schon! Mehr Wasser! Rief Stubb dem Ballengasten zu, worauf der Mann seinen Hut vom Kopf riss und damit Wasser auf die Leine schöpfte. Noch mehr Turns wurden geschlagen und endlich hielt die Leine stand. Nun flog das Boot durch das kochende Wasser wie ein flossenstarrender Hai. Um seinen Bug schäumten ständig Kaskaden, in seinem Kielwasser wirbelte ein endloser Strudel, und wenn man im Boot auch nur den kleinen Finger rührte, holte es über, ächzte und krachte in allen Fugen. »Hol dich! Verdammt! Hol die Leine nicht!« Alle Mann wandten das Gesicht zum Wal und begannen, das Boot an ihn heranzuholen, derweil der Wal das Boot noch weiter zog. Bald stand Stubb neben der Flanke des Fisches, stemmte sein Knie fest gegen die klobige Klampe und jagte Speer auf Speer in den fliehenden, fliegenden Fisch. Und vieren! Klein wieder vieren! Mittlerweile strömte die rote Flut die Flanken des Untiers herab wie Bäche einen Hügel. Sein zermarterter Körper wälzte sich nicht in Salzwasser, sondern in Blut, das hinter ihrem eigenen Kielwasser kabelweit kochte und wallte. »Pull ran!« rief Stubb nun dem Bugmann zu, da die Wut des weitwunden Wals erlahmte. Ah, »Pull! Bringt mich dicht daran an ihn!« Das Boot ging an des Fisches Flanke längsseits. Weit über den Bug hinausgebeugt, bohrte Stubb gemächlich seine lange, scharfe Lanze in den Fisch und ließ sie dort stecken, wobei er achtsam weiter bohrte und bohrte, so als suche er sorgfältig nach einer goldenen Uhr, die der Wal verschluckt haben könnte, und fürchte, sie zu zerbrechen, bevor er sie herausfischen könne. Die goldene Uhr aber, die er suchte, war der Lebensfunke im Innersten des Wals. Und jetzt hat er ihn gefunden. Denn das Untier erwacht aus seiner Starre zu dem unsäglichen Todeskampf, den man sein Zucken nennt. Krampfhaft öffnete und schloss sich sein Blasloch, während er scharf, keuchend und qualvoll Luft holte. Zuletzt schoss Schwall auf Schwall klumpigen roten Blutes in die entsetzte Luft, als wär es des Weines purpurne Neige. Fiel wieder herab und rann Tropfen für Tropfen über seine reglosen Flanken in die See. Sein Herz war geborsten. Ach, der ist tot, Mr. Stubb. Ja, das ist er. Damit nahm Stubb die Pfeife aus dem Mund und verstreute die tote Asche auf dem Wasser. Beide Pfeifen ausgeraucht. Dann stand er einen Augenblick da und betrachtete nachdenklich den riesigen Leichnam, das Werk seiner Hände. Herman Melville, Moby Dick oder der Wal. Aus dem Englischen von Matthias Jendis. Fünfter Teil. Ismael Rufus Beck. Melville, Felix von Manteuffel. Kapitän Ahab, Manfred Zapatka. Starbuck, Ulrich Mattes. Stubb, Bernhard Schütz. Und viele andere. Ton und Technik, Hans Scheck, Susanne Herzig. Regieassistenz, Anja Scheifinger. Bearbeitung, Komposition und Regie, Klaus Buhlert. Produktion, Bayerischer Rundfunk 2002.